Na, ist dir was aufgefallen? Ja, ist es etwa ein neues Intro? Gibt's denn sowas? Wer hätte das gedacht? Ja. Mal sehen, ist es irgendwem aufgefallen? Das würde uns wundern nehmen. Auf jeden Fall hat Ursel wieder ein bisschen gebastelt und hat uns das neue Intro geschickt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das macht Spaß. Bei solch einem Intro, das kann quasi immer weiter wachsen, weil es ist so, besteht aus so vielen Elementen irgendwie. Also sie spielt ja auch alles selber ein und bastelt alles selber zusammen. Und dann kann das immer weiter wachsen oder sich verändern. Ja. Das ist cool. Ist so gut, dass wir solche Leute haben, ne? Weil alleine wären wir schon wieder... Wären wir aufgeschmissen und hätten uns nur irgendein Meeresrauschen, wie ganz am Anfang, hätten wir dann irgendwie als Intro. Ja, und nicht nur das, wir hätten mittlerweile auch schon wahrscheinlich keinen Podcast mehr, weil... Oh, oder, ja. Weil wir, oder hätten Streit mit Soundcloud oder so. Ja. Weil das alles nicht mehr geklappt hat. Wir hätten schon eine Million Klage am Hals. Ja, deswegen sind wir auch sehr froh und dankbar über IT-Support. Und ein bisschen Unterstützung. In diesem Fall geht der Dank an Kevin, der uns da geholfen hat. Und vielen Dank. Uns auch einen schönen neuen Player, der auf der Website zu sehen ist, gemacht hat. Und es auch endlich wieder mit Spotify alles funktioniert und alles angezeigt wird und alle Folgen jetzt auch wieder vorhanden sind und keine fehlt. Genau. Das ist wirklich, ist wirklich wundervoll und vielen Dank nochmal von mir. Ja. Jetzt hatten wir ein bisschen Durststrecken. Wir haben vorhin schon gesagt, wir haben uns jetzt lange nicht mehr gehört. Aber ich denke, die stressige Phasen bei uns beiden sind jetzt langsam durch. Ja. Und vielleicht schaffen wir es wieder regelmäßiger und öfters aufzunehmen. Ja. Was ich gerade noch gedacht habe, du bist ja umgezogen, ne? Ja. Du hast jetzt die erste Nacht in der neuen Wohnung erlebt, ne? Hast du was geträumt? Nee. Weil es heißt doch, was man in der ersten Nacht in der neuen Wohnung träumt, das geht in Erfüllung. Ah, wirklich? Habe ich ja auf jeden Fall, also, ja, aber jetzt hast du nichts geträumt, dann geht halt auch nichts in Erfüllung. Gut, immerhin auch nichts Schlechtes in dem Fall. Eben, besser als ein Albtraum oder dass irgendwie jemand stirbt oder weiß ich nicht was. Ja. Dann lieber nichts. Also das wusste ich gar nicht. Habe ich mal gehört, aber vielleicht ist es auch nur irgendwie so ein, ob da ist ja sowieso nichts Wahres dran, ne? Also ja, wer weiß. Weißt du noch, ob du was geträumt hast, als du... Nee, ich hab auch gerade überlegt. Ich weiß noch, dass ganz, ganz früher, als wir mit unseren Eltern halt in das Haus gezogen sind, in dem meine Eltern jetzt wohnen, da war ich so 6 oder so, da hat es, glaube ich, meine Mutter zu mir gesagt. Und da dachte ich noch so, oh, jetzt muss ich irgendwas Cooles träumen. Aber da habe ich mich, glaube ich, zu sehr unter Druck gesetzt. Und dann die darauf folgenden Wohnungen oder so, wo ich dann gewohnt habe, habe ich da zwar auch immer dran gedacht, aber es ist nie, ich habe nie irgendwie wirklich was geträumt. Wo. Ah, okay. Also ich erinnere mich jedenfalls nicht. Ja. Ja. Beim nächsten Umzug achten wir uns dann wieder drauf. Ja, genau. Der wird nicht so schnell kommen, weil so toll ist Umziehen ja jetzt auch nicht. Ne? Ist ja schon ein bisschen stressig. Oh ja, ich bin so froh. Es ist noch nicht ganz abgeschlossen, der Prozess. Aber ich bin jetzt hier am Installieren und es ist wirklich gut. Es war an der Zeit, weil Umziehen ist überhaupt nicht meins. Nee, das ist echt anstrengend. Also, ja. Da gibt es ja immer viel zu tun. Gibt viel zu tun, ja, auf jeden Fall. Und da bin ich immer dankbar über Helfer. Ich finde, man merkt dann wieder so, was man für ein tolles Umfeld hat, weil wenn dann alle helfen kommen und irgendwie ihre Zeit quasi opfern für einen und einen da unterstützen, das ist echt toll. Ja. Ja, vor allem, weil das ja auch gerade immer am Wochenende, also meistens ja am Wochenende ist, ne? Ja. Und das ist ja eigentlich mittlerweile schon so kostbar, das Wochenende, ne? Das sind ja nur 2 Tage. Ja. Und wenn man da dann einen mit Umzug verbringt, ist ja schon, ist wirklich anstrengend. Das stimmt, ja. Ja. Aber hast du morgen eigentlich auch Feiertag? Ja, wir haben auch. Ah, okay. Genau, wir nehmen heute, ist Pfingstsonntag, also wir nehmen jetzt stimmt, ja, fröhliche Pfingsten. Genau, die auch. Gestern, als ich einkaufen war, haben die Kassierer immer schönes Pfingstfest gewünscht und ich dachte so, okay, wer feiert das denn? Also Ja, klar gibt's Leute, die das feiern, die wahrscheinlich religiös sind, aber für mich, also das hörte sich halt genau so an wie Osterfest. Ja. Und Osterfest, habe ich das Gefühl, feiern ja noch eher Leute, die auch nicht so gläubig sind. Aber Pfingstfest, da dachte ich so, habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gemacht. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was man machen sollte. Ich auch. wahrscheinlich einfach nur essen. Ja, gut, essen. Wie bei jedem Essen Fest. Würden wir noch so schaffen, glaube ich. Das stimmt. Ja, essen würden wir auch so oder so, ne? Egal, ob Pfingsten wäre oder nicht. Aber. Genau. Ja, ich weiß auch nicht, was an Pfingsten passiert ist. Nee, ich auch nicht. Also, es war ja gerade Auffahrt, also Christi Himmelfahrt. Da ging ja wieder rauf, oder? Ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Ja, das war vor anderthalb Wochen, ja, oder genau. So ist das erst her. Ja. Und an Pfingsten ja. War er dann endgültig tot oder so. Ich weiß ja. Es nicht. Und dann passiert halt auch lange Zeit nichts, ne? Ja. Weil diese ganzen Feiertage, die sind ja alle irgendwie in der ersten Hälfte sich immer. Vom Jahr. Ja, total. Weil was ist jetzt? Also jetzt kommt doch erstmal den ganzen Sommer über nicht wirklich was. Gar nichts, genau. Wir haben noch genau einen Feiertag, bevor dann wieder Weihnachten kommt. Das ist der Nationalfeiertag im 1. August. Aber okay. Ja, wir haben, glaube ich, noch zwei. Also wir haben noch Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Und dann noch hier Reformationstag. Ah, dieser neue, das ist erst seit 2 Jahren oder so, oder? 31.10., glaube ich. Ja. Ich bin mir immer unsicher, weil in Deutschland haben manche Bundesländer den Reformationstag, also den 31.10. und manche den 1.11. Allerheiligen. Ja. Aber ich weiß gerade nicht, was wir haben. Ich glaube, wir haben oder wir haben Allerheiligen in NRW? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einer von diesen beiden Tagen ist auf jeden Fall frei. Okay. Ja, cool. Mach das. Nee, wir haben Allerheiligen frei. Aber ich werde, oh Gott. Verwirrend. Ist man in Köln eher katholisch in dem Fall, oder? Da fragst du mich was. Also ich bin evangelisch, aber das heißt ja nichts. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich weiß es nicht. Ich bin da ganz schlecht drin. Ja, diese Feiertage sind ja eh ein bisschen. Ja, je nach. Ja, ich freue mich auch nur, dass es frei ist. Ja, was anderes. Ja, also. Aber es ist so willkürlich irgendwie. Oder unwillkürlich. Ja, also einfach, wie halt ein Bundesland oder ein Kanton gerade Lust hat. Ja, eben. Vor allem, wieso ist das alles im Mai und im Juni? Ja. Also ich finde das ja schön. Ja, ne? Ja. Aber dann hat man so jede Woche fast einen Feiertag und dann ist 3 Monate lang nichts. Und dann denkst du so, Gott, man damals kann immer so testen, einen Monat lang, wie es ist, nur 80% zu arbeiten. Oh, das ist so schön. Und kaum ne? hat man nicht, sich daran gewöhnt, ist wieder fertig. Ja. Aber du weißt nicht, ich heute schon gesagt haben, boah, es ist so cool, dass wir morgen noch frei haben und die ganze Zeit so, heute ist zwar Sonntag, aber morgen ist noch frei und wir haben das heute bestimmt schon 5-mal jeder gesagt, weil wir uns so sehr darüber freuen. Ja. Das ist echt, also so 4 Tage, 4 Tageswoche ist wirklich was Feines. Und gerade dann so ein Montag frei, finde ich wirklich cool. Ja, weil am Sonntag, also mir geht es zumindest so, ich habe wirklich immer so ein Sonntagabendgefühl. Ich finde, das ist so ganz ein eigenes Gefühl. Man ist noch so im Wochenendgruf drin und eigentlich noch so entspannt und könnte auch länger aufbleiben, weiß aber, man muss morgen wieder früh raus und dann ist es immer ist so. Wirklich was. Und Sonntag ist auch immer so heilig, also ich mache da auch nicht so gerne ab oder gehe raus oder weg, also irgendwie, ich brauche den Sonntag so für mich meistens. Ja, ich finde es auch immer schön, einfach, Sonntag ist so ein ganz anderes Gefühl als Samstag. Ja, total. Samstag hat auch so ein ganz eigenes Gefühl halt, auch Samstagabend ist sowas ganz anderes, aber auch als Freitagabend. Also es ist irgendwie. Wochenende, ganz was Besonderes. Also, aber das ist halt am Wochenende mehr als jetzt zum Beispiel in der Woche. Da hat für mich irgendwie ein Dienstagabend, ist kein großer Unterschied zum Mittwochabend. Nee, überhaupt nicht. Ja, es ist so. Aber so am Wochenende ist das echt nochmal was ganz Besonderes. Ja, darum würde ich mal sagen, plädieren wir für mehr Wochenende, für mehr besondere Abende. Oh, das wäre so schön, immer montags frei zu haben. ja, es wäre wirklich, es hätte was. Dann könnte man auch all seine Termine oder das, was man so noch in den Abend stopft, könnte man an einem Tag erledigen. Ja. Ach, ja. Das ist schön. Wenn da nicht die Lohneinbuße wäre. Ja, Ja, das stimmt. Nee, das soll ja nicht sein. Ja, gut, eben. Ja, ja. Aber ich meine, dann würde ich es mir ja auch überlegen, wahrscheinlich, ob ich nicht reduzieren möchte. Aber ja, das stimmt. 20% Lohnunterschied ist zu krass. Ja, das stimmt. Naja, wo befinden wir uns heute überhaupt? Beim I, oder? Ja, genau. I. Huch, oh Gott. Ich wollte eigentlich nur, ich wollte nicht mit Siri reden, ich wollte eigentlich nur hier meine Notizen öffnen, wo ich die... Siri könnte uns ja mal den I erklären. Oh, stimmt, warte, das könnte ich mal versuchen. Aber ich glaube, ich habe Siri deaktiviert, oder? Warte mal. Siri aktivieren. Du kannst mich Folgendes fragen. Nee, das will ich eigentlich nicht. Siri, woher kommt der Buchstabe I? Das hier habe ich gefunden. Okay. Sie hat mir jetzt einfach nur die Sachen, also nur einfach gegoogelt. Schlecht, Siri. Kannst du mir das nicht mal vorlesen? Okay. Ja, dann kann ich auch meine Notizen einfach wieder öffnen. Naja, gut. Hat nicht so gut geklappt. ja, das I. 9. Folge, 9. Buchstabe. Oh, 9. Sehr schöne Zahl. 9, ja. Und ja, I ist ein Vokal, wie wir alle wissen. Und dadurch, dass das I ein Vokal ist, kommt es auch in den deutschen Texten relativ häufig vor, nämlich 7,55%. Mhm. Und wir wagen uns aufs Treppchen. Oh. Es ist der dritthäufigste Buchstabe in deutschen Texten. Wow. Ja. Kleinen Applaus also, für das I. genau. Und was habe ich noch? Ach ja, die... Hier, wie heißt das? Fingersprache? Nee, das heißt das nicht. Fingeralphabet, ja. Ist, glaube ich, das Einfachste, was wir jemals hatten, ist einfach die Hand zu einer Faust und den kleinen Finger nach oben. Ach, den kleinen? Das sieht auch aus wie ein I. Ja. Ich hätte jetzt auf den Zeigefinger getippt, aber... Nee, das dann wahrscheinlich zu sehr ermahnend. Okay. Deshalb haben sie... Und der Mittelfinger geht natürlich auch nicht. Gut. Und der Daumen ist auch was anderes. Und der Ringfinger und wäre dann ein Heiratsantrag. Alleine. Ja, und das kann, guck mal, kannst du den Ringfinger alleine hochmachen, ohne dass du den kleinen Finger auch hochmachst? Nee, das geht nicht. Das geht doch gar nicht. Stimmt. Da blieb halt dann nur noch der kleine, ne? Also ist jetzt meine Theorie. Warum kann man das nicht? Fehlt dort eine Gehirnzelle, die das steuert, oder fehlt da Muskel? Ich glaube, dass die Sehnen vom Mittelring und kleinen Finger irgendwie zu sehr an, also... nicht so flexibel, also diese Verbindung nicht so flexibel ist wie bei den anderen Fingern. Seltsam. Ich kann den überhaupt nicht. Also nee, gar nicht. Versuch den gerade hochzustrecken, es geht gar nicht. Also ich kriege ihn bis so halb, also er liegt, aber ich kriege ihn nicht hoch. Quasi, ich kriege ihn auch nicht hoch. Oh Gott. Ich versuche ihn jetzt mal, boah, nee, ich glaube, das ist echt irgendwie, das kann man bestimmt trainieren, oder? Keine Ahnung. Wenn du das ein bisschen dehnst. Wollen wir üben? So, und bei der können wir ein neues I einführen, also nicht mehr den kleinen Finger. Das ist lustig. Ja. Aber was ich bei der linken Hand kriege ich es hin, dass der kleine Finger wenigstens auch in der Faust ist und der Ringfinger dann so liegt. Aber bei der rechten Hand. Echt? Ich krieg's nur bei der rechten hin. Wirklich? Ja. Bei der linken ist es bei mir noch schwieriger, den kleinen da zurückzuhalten. Bist du rechts oder Linkshänder? Ich bin Rechtshänder. Na, ich auch. Und du? Ich auch. Hm. Komisch. Lustig, ja. Ich sehe jetzt schon alle Hände Zuschauer, wie sie üben. Zuschauer, Zuhörer. Wenn ihr das könnt, ne, dann schickt uns mal ein Foto. Oder ein Video, ja. Oder ein Video, wir ja. Wir posten aber es bitte, dann. Bitte nichts Photoshoppen. Ja. Am besten über Instagram. Ich glaube, wir haben noch keine einzige Nachricht über Instagram bekommen. Ja, das wäre super. Um mal wieder ein bisschen Werbung zu machen. Genau. Ja, was das? Achso, ich habe noch eine Sache zum I. Mhm. Wie wir ja alle wissen, hat das kleine I ein Punkt. Ja. Auf dem Strich. Was meistens ein kleiner gefüllter Kreis ist. Aha. Dann habe ich aber gelesen, es kann aber auch der jeweiligen Schriftart angepasst werden. Und so haben manche Leute daraus eher einen Strich gemacht oder einen ringförmigen I-Punkt oder ein kleines Herz. Oh, das ist ja süß. Ja. Und da musste ich dran denken, wie in der Schule viele bei uns so fast so ein, ja, fast so ein O aufs I gemacht, ja, haben. So ein großer, stimmt, Kreis war das. Ja, das war bei uns auch so. Ich habe direkt Bilder im Kopf. Ja, ja, so ein ganz großer Kreis. Ja. Ja. Oder halt ja, so Herzchen. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen klassischer Liebesbrief oder so. Genau. Ja, stimmt. Ja, was ich noch hübsch finde, ist das I mit den zwei Punkten obendrauf. Das gibt's ja. Spricht man das irgendwie anders aus? Naja, im Deutschen gibt's ja das nicht. Es gibt's im Französischen. Ja, stimmt. Also auf dem E gibt's es dort auch auf dem I. Ich schmeiß hier einfach mal Fakten in die, ja, Runde. Ja, doch irgendwas. Aber ich guck mal, I, ja, mit, schau mal, zwei Punkten. Das I klein geschrieben. Mhm. In meisten Sprachen, unter anderem Französisch, Katalanisch, Niederländisch. Niederländisch auch? Im, ja, steht hier auch. Hm. Ist das I, ich weiß nicht, wie man es nennt, zwar kein eigener Buchstabe, wird aber verwendet, um anzuzeigen, dass ein I mit einem vorhergehenden Vokal nicht als, weiß ich nicht, das kenne ich alles nicht, diese Wörter. Naja, ich glaube, warte, ich muss aber kurz weiterlesen. Das heißt, also ist doch, dass quasi das I eigenständig gelesen wird und nicht mit dem anderen Buchstaben, mit dem darauf folgenden oder was auch immer, dann ist, glaube ich, dass das einzeln ausgesprochen wird. Okay. Aber keine Ahnung. Ich versuche mir jetzt ein Beispiel Sachen, die... zu, aber... Ja, ich auch, aber mir fällt auch nicht ein. Hm. Naja. Keine Ahnung. Vielleicht fällt uns noch was ein. Genau. Weil, vielleicht, jetzt, aha, wenn wir die erste Kategorie ziehen. Aha. Okay. Dann bin ich dran, oder? Stimmt, du musst ziehen, ja. Es lächelt mich schon eine Karte an. Ja. Oha. Ich habe ein bisschen Angst. Also, vom I habe ich wirklich ein bisschen Angst. gibt es viele Wörter mit I am Anfang? Ja, ja, ja. Ganz viele. Ja? Okay. Es ist der dritthäufigste Buchstaben. Da wird es sich ja wohl auch mal an den Anfang. Sag ich jetzt so. Und dann fällt mir nichts ein. Ja. Okay, schieß los. Also. Ja, wir fangen leicht an. Ein gesucht ist eine prominente Person. Ein Promi. Prominente Person mit I. Also ich sag einfach, aber ich habe jetzt noch niemanden. Gott. Indiana Jones? Aber das ist ja die Figur. Ja, aber ist doch nicht auch eine prominente Person. Ich versuche auch zu tricksen. Meiner ist Iglesias, Enrico. Na, okay. Naja. Naja. Ja. Na, ja, wenn wir nur den Nachnamen durchgehen lassen, dann könnte es okay sein. ja. Unspektakulär. Es muss doch Prominente geben. Ja. Iris Berben. Die Schauspielerin. Ja. Das ist ja nicht die, die jetzt gestorben, ja, okay, ist. Das war, oder? Die, ich habe die nämlich immer irgendwie verwechselt. Wer ist denn gestorben? Die. Warte, nee, Iris Berben ist nicht gestorben. Nee. Die andere. Die ist ja gar nicht so. Wie heißt die denn nochmal? Mann. Etwas mit E? Elster? Ja, Hannelore. Hannelore Elst. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Und irgendwie sind nee, okay, die aber für mich vom Typ her so ähnlich. Ja, schon ein bisschen. Beide die dunklen Haare, ja, etwa gleich lang. So. Ja, das stimmt. Ja, aber Iris Berben lebt noch und ist weiterhin eine prominente Person mit I. Ja. Ich überlege auch gerade noch, ob mir jemand einfällt. Inka Bause. Ist doch irgendwie so eine RTL-Moderatorin. Ja, ist das die von Bauer sucht Frau? Ja, oder? Ja, doch. Mit den kurzen blonden Haaren. Blonden Haaren, ja. Ja, genau. Stimmt. Ja. Okay. Inka ist auch, auch mit der Kategorie. Aber Inka ist ein komischer Name. Den habe ich sonst noch nie gehört. Nee? Nee. Ich glaube, ich kenne sogar... Ist der geläufig? Ich glaube, ich kenne sogar drei. Naja. Inken. Ist die Mehrzahl, ja. Ich glaube, ich kenne sogar... Ja, also davor habe ich den auch noch nicht so oft gehört, aber ich glaube, es ist nicht super selten. Okay. Der Name. Ja. Na gut. Ja. Also ich kenne mehr Inkas als Marens. Zum Beispiel. Ja, nee, ich kenne keine Inka persönlich, nur dich. Bei mir führt ja, okay. Dein Name. Aber ist Inka nicht, weil Maren ist ja so ein dänischer Name. Vielleicht ist, ich irgendwie dachte ich, Inka ist auch so ein bisschen was aus dem Norden. Ah. Oder? Keine Ahnung. Ich bin mir aber nicht sicher. Inka, kann aber sein. Aber ich könnte das herausfinden. Könntest du? Frag mal Siri. Ja, warte. Siri, woher kommt der Vorname Inka? Okay, ich habe im Internet Folgendes zu woher kommt der Vorname Inka gefunden. Warte. Friesischer Herkunft. Ah, also doch ja. Deutsch, oder? Ja. Ein weiterer Herkunftsraum ist Ungarn. Als Nebenform von Ilona. Okay. Verstehe ich nicht. Okay. Wie man von Ilona auf Inka kommt, aber ja, egal. Ja, nee. Gibt gar keinen Sinn. Ja. Das reicht mit den Prominenten, oder? Ja. Wolltest du noch was? Nee. Lesias, Komma, Enrique sagen. Okay. Nee. Dann ziehe ich mal, Moment. Und zwar das hier. Mhm. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Die unnötige Superkraft. Okay. Ja, also letztes Mal hatte ich ja die Superkraft, dass man mit Eichhörnchen sprechen mit kann. Eichhörnchen. Genau. Ja. Dieses Mal ist die Superkraft, und zwar ist es auch angelehnt an die neue Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast. Ja. Ja. Deshalb ist meine Superkraft, dass man sich durch Telepathie Igelstachel aus der Hand ziehen kann. Du hast es mit den Tieren, ne? Ja. Ja, okay, das können wir so halb durchgehen lassen, weil das hat ja auch was mit Telepathie zu tun, ne? Ja, aber nur auf Igel bezogen. Nur auf Igelstachel bezogen. Sonst? Ja, okay. Na gut. Ja, was ist denn deine? Meine ist, also es muss ja eine unnötige Superkraft sein, ignoriert zu werden. Also, dass du... Wobei, das kann auch ganz gut sein, ne, teilweise. Ja, ich habe gerade überlegt. Kann auch hilfreich sein, wenn man Leute dazu bringen kann, dass sie einen ignorieren. Ja, ja. Kann schon auch nicht schlecht sein. Aber in manchen Fällen, wenn du es zum Beispiel nicht so steuern kannst... Ja, will man. Und du stehst an der Kasse im Supermarkt und wirst ignoriert, dann ist das nicht so cool. Dann ist das ziemlich unnötig. Das stimmt. Ja, finde ich gut. Ja. Sehr gut. Also dieses Mal Igel und Ignoranz. Mhm. Ja. Die Igel-Ignoranz. Ja, man wird von Igeln ignoriert. Das sind sehr hochnäsige Igel. Genau. Ja. Okay. Also die Kategorie wird immer besser. Es ist gut, dass wir sie drin gelassen haben. Ja. So immer ein Gespräch wert. Ja, auf jeden Fall. So, komm, du kannst direkt die nächste ziehen. Ja, wir hauen heute viel raus. Wir hauen hier heute alle raus. Sag mir einen Film mit I. Oh Gott. Nee, das ist mit O. Warte. Oh, ich bin richtig schlecht in Filmen, ne? Ich habe heute meine DVDs einsortiert. Aha. Begegnet mit I. Regal. Und Ich bin jetzt was sagen. Ja, nee, mach ja, erst sagen. Ich bin kurz durchgegangen und ich hatte keinen Film mit I. Also, ja, ich kann nicht davon profitieren. Nenne du mir deinen. Ice Age. Stimmt, ah ja, den hatte ich ja. Ja, stimmt. Wirklich? Ja, ja. Warum habe ich den nicht aufgespeichert? Ich hatte irgendwas ja, mit J im Kopf. Ja. Mhm. Ach so. Ich bereite mich halt seelisch schon für die nächste Folge vor. Ja, ja okay. Ice Age Teil 2 bis 10. Ja. Wie viele gibt es mittlerweile? Ne? Ja. Fünf bestimmt 6. Oder, so? Oder 6, ja. Ich habe, glaube ich, nur 1 und 2 geguckt. Vielleicht ja, auch 3? Ja, ich glaube, ich habe auch so 3 gesehen. War das am Ende nicht eher alles das Gleiche? Ja, wie bei den anderen, so Fluch der Karibik und so. Das ist dann auch irgendwann einfach, naja. Aber Ice Age Teil 1 fand ich, glaube ich, eigentlich ganz lustig damals. Ja, ich glaube auch, der zweite Teil war gut. Also die waren schon gut. Aber irgendwann, ja, ist man vielleicht auch ein bisschen aus dem Alter rausgewachsen. Wobei ich glaube, es gibt ja viele Hardcore Ice Age Fans, die mich jetzt lynchen werden. So eine eigene Szene. Genau. Die wir nicht kennen. Wie hieß denn das Tierchen? Sid, oder? Sid? Mhm. Ja. Sid hieß das Faultier. Ja, mit der Nuss. Und dann gibt's. Nee. Nicht? Das mit der Nuss ist. Ah. Das hat, glaube ich, keinen Namen. Das oder? Hat keinen Namen. Sid ist die Hauptfigur. Faultier. Ja, okay, genau. Ja. Und das andere ist doch irgendwie so ein Eichhörnchen oder so mit der Nuss. Die Eichhörnchen. Was immer nur am Anfang und am Ende kam. Ja, genau. Ja. Der kam, glaube ich, also dieses Eichhörnchen kam genau, nur am es war Anfang immer und das am Ende. Intro. Die hat ja gar nicht geredet. Ja, stimmt. Oh, das Amme hat keinen Namen. Ja. Und wie hieß nochmal dieses Mammut? Fred? Nee. Nee. Hätte sein können. Oh, weißt du, wie schrecklich ich das finde, wenn man einen Podcast hört und dann reden die über irgendwas und man selber weiß die Antwort. Ja, und aber kann nicht unterbrechen. Sie dann laut, aber es kann niemand hören. Es war letztens wieder in irgendeinem Podcast, haben die nach irgendeinem, ich glaube auch nach einer irgendeiner Serie und die haben das so beschrieben, diese Serie. Und ich wusste es, was es ist und die sind nicht drauf gekommen und das hat mich so verrückt gemacht. Und so geht es wahrscheinlich mit Leuten auch, die wissen, wie dieses Mammut heißt, die aus der Hardcore-Szene. Die wissen, wie dieses Mammut heißt und denken sich, wie bekloppt sind die, warum fällt denn der Name nicht ein? Mir fällt da wirklich nicht ein. Also liebe Ice Age Ultras, ihr dürft uns gerne das belehren. Alle Namen auflisten. Soll ich Siri fragen? Ja, frag doch Siri. Wir machen den Podcast gucken, übrigens ab jetzt zu dritt. Ja. Siri. Ich denke auch. Hä? Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Okay. Siri, wie heißt das Mammut aus Ice Age? Meine Suche ergab folgende Treffer zu Ice Age. Aber warum antwortet sie denn nie? Sie zeigt mir jetzt die Filme an, aber ich will nicht den Film. Warte mal. Vielleicht steht. Money, das Mammut, macht Sinn. Ja. Stimmt. Sid, das Faultier und Diego, der Säbelzahntiger. Ja. Und steht dort auch etwas zum Eichhörnchen? Ja. Hat wirklich einen Namen. Heißt Skat. Ah, ja. Eine reichlich missratene Mischung aus Eichhörnchen und Ratte. Das wusste ich nicht, okay. Danke, Siri. So, ja. Sagt sie nicht, bitte? Nee, ich hab mein Handy schon wieder weggelegt gehabt. Ich hab's nur so zu ihr gesagt. Ohne sollte freundlich sein. Ja, genau. Fällt dir noch ein anderer Film mit I ein? Das, was du vorhin gesagt hast, Indiana Jones, oder? Ach ja, stimmt. Aber ich hab keinen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das geguckt hab. Ja. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das habe ich auch nicht geguckt. Ich mag solche Western-Filme überhaupt nicht. Das ist wirklich überhaupt nicht meins. Und auch die Musik dazu, so Country-Musik und so. Oh. Auch nicht Schuh des Manitou? Doch, den habe ich gesehen, aber das ist ja ein deutscher Film. Ja, okay, aber das ist ja auch so ein bisschen Western-Musik. Ja, das fand ich so cool früher. Das war schon lustig, das stimmt. Ja, aber einfach so diese klassischen. Ja, okay. Das ist nicht so meins. Okay, na gut. Aber ja, du hast deine Aufgabe erfüllt, indem du einen Titel genannt hast. Ich bedanke mich. Ja. So, soll ich die nächste Kategorie ziehen? Und zwar ein Getränk. Isostar. Kennt man das? Ist das ja so wahrscheinlich sowas Isotonisches? Ja, genau, so ein Sportlergetränk. Das gibt's beim Zieleinlauf. Beim was? Achso, beim Zieleinlauf. Von irgendeiner Sportveranstaltung. Ich dachte, du sagst jetzt den irgendeinen Laden und dann dachte ich, Zieleinlauf, was ist das für ein Geschäft? Und dann habe ich es erst verstanden, dass du. Ja, doch, okay, das ist so. Hat das nicht oft irgendwie so ein bisschen so eine Farbe wie Bitter Lemon? Also ja, so ein trübes. Weiß. Weiß ich nicht, was das ist? Ja. Genau, und schmeckt und auch nicht besonders. Ist da Traubenzucker drin oder was? Kann sein. Ja, ich glaube, ich habe es auch nur ein- oder zweimal getrunken. Beim Zieleinlauf? Ja, aber wirklich? Ja, aber so Schulzieleinläufe, nicht freiwillige. Ach so, okay. Okay. Das wäre es jetzt, wenn irgendwie rauskommen würde, dass du eigentlich Marathonläuferin bist. Also wir haben eigentlich bin ich Olympiasiegerin, aber wir sind ja noch nicht beim genau, O. Genau, weil wir noch nicht beim wollte ich gerade sagen, weil wir noch nicht beim O oder beim M wie Marathon. Mist. Hast du das nicht gesagt? Genau. Weiß man ja nicht. Ja. Ne? Nee. Okay, nee, ich glaube, sowas habe ich noch. Nee, hatte ich auch noch keinen Anlass für. Ich hatte noch keinen Zieleinlauf. Und auch sonst habe ich mir noch nie gedacht, dass ich das brauche. Ja. Nee. Was ist denn dein Getränk deiner Wahl mit I? Mein Getränk meiner Wahl mit I ist der Ingwertee. Oh. Wie stehst du so zu Ingwer? Negativ. Also, Du magst ja auch scharf. Eben, nicht genau. So, ne? Es ist mir meistens zu scharf. Wobei, ich muss sagen, ich war letztens bei einem Cocktailkurs. Natürlich inspiriert von unseren tollen Cocktails, die wir hier besprochen haben beim letzten Mal. Da fällt mir noch was. Ja, nee, erzähl erst mal. Das erzähle ich gleich. Ja. Gut. Und da gab es zum Schluss einen Schnaps, der heißt Ingwerer. Der gibt es in Bern, der wird in Bern hergestellt. Und den mochte ich tatsächlich eigentlich nicht schlecht. Der hat zwar auch gebrannt mal so von der Schärfe, aber der Geschmack war lecker. Also ich würde den wieder trinken. Ja. Okay, weißt du noch, was da sonst drin war? Nee, keine Ahnung. Also das war so ein purer Schnaps. Ich weiß nicht, was... Ja. Das war jetzt nicht ein Cocktail mit dir. Also das war nur der pure am Schluss, so ein Shot. Okay. Genau. Okay. Bevor ich jetzt was zum Ingwertee sage... Wir haben noch eine Danksagung vergessen. Ja. Erinnerst du dich an das, was ich meine? Ja. Ich habe es gerade rausgesucht, damit ich auch hier diesen Leiter nennen kann. Wir haben nämlich Trommelwirbel. Dadurch, dass wir jetzt schon so viele Folgen haben und so und eine große so Fangemeinde. Genau, und das auch. Und auch so viele Informationen darin waren, haben wir ein sächsisches, ich kann unseren eigenen Namen immer noch nicht aussprechen, sächsisches Wiki-Fan-Seite. Wie nennt man sowas? Keine Ahnung. Und ich versuche auch gerade herauszufinden, wie die Website überhaupt heißt. Warte. Die heißt, ich bin verwirrt. smpedia.fandom, also D-O-M, Punkt, weiß ich nicht, das kann ich, kommt da nicht mehr. com.de. Also. Ich würde sagen, ich verlinke dann die Website vielleicht noch auf unserer Website. Ja. Und da müssen wir uns ganz herzlich bei Tim bedanken, der sie eingerichtet hat. Das ist so toll. Als ich die Nachricht gelesen habe, ich glaube, er hat es irgendwann in der Nacht in einer Nacht- und Nebelaktion aufbereitet. Und dann bin ich am Morgen aufgewacht und habe das gesehen und ich war so gut gelaunt. Ich hatte wirklich so ein Lachen im Gesicht, weil ich dachte, das ist unglaublich, dass wir das jetzt haben, dass das jemand gemacht hat. Das ist wirklich sehr schön. Oh, da kann man sich dann mal ein bisschen durchklicken. Genau. Und natürlich und Artikel schreiben. Also so funktioniert das, glaube ich. Oder? Dass jeder so, also natürlich nur wahrheitsgetreue Informationen über die Folgen dort reinschreiben kann. Ich finde es auch besonders schön bei Was ist Sächsisches Meer? Hast du dir das auch durchgelesen? Ja, aber dass da steht, Sächsisches Meer ist ein Podcast über Buchstaben und alles andere, moderiert von der Schweizerin Saskia und der Hundemama Maren. Als ob ich Nationalität oder irgendwas habe und bin jetzt nur noch Hundemama. Ja, ja, das ist doch so, mit denen, die frisch ein Kind haben, die reden ja dann ja auch nur noch übers Baby. Ja, oh Gott. Das ist deine neue Identität. Ich habe heute noch überhaupt nichts über den Hund erzählt. Es wird höchste Zeit, du Rabenmutter. Ja, oh Gott, schlimm. Ja, aber klickt aber euch dort Seite auf jeden Fall rein, es lohnt sich. Und ja, wir hoffen wirklich, dass das groß wird. Also im Sinne von viele Artikel. Ja. Ja, das wäre echt cool. Richtig cool. Also vielen, vielen Dank, Tim. Ja. Ja. Oh, so viele Danksagungen heute hier. Achso, und ich wollte jetzt noch zurück zum Ingwertee. Genau. Da gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Ich mag Ingwer und ich mag Tee. Und dann dachtest du dir, und hey, why not? Hey. Ja. Also im Moment natürlich, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen wärmer, aber so im Winter trinke ich sehr gerne Ingwer-Zitronentee. Beziehungsweise jetzt, wenn es kälter ist, trinke ich den auch manchmal, aber halt mehr in der kalten Jahreszeit. Also wird der Ingwer reingeraffelt und die Zitrone reingepresst oder wie? Unterschiedlich. Also ich habe so normale also Aufgussbeutel, Ingwer-Zitrone. Das ist nicht ganz so scharf. Aber ich mache es auch manchmal mit frischem Ingwer und frischer Zitrone. Mhm. Und dann halt noch so ein bisschen Honig, weil die Zitrone sonst ein bisschen zu sauer ist. Mhm. Ja, kann man ganz gut trinken. Oder auch so Ingwer-Limonade mag ich auch sehr gern. Ja. Also allgemein alles mit Ingwer. Ja, eigentlich schon. Man merkt direkt, die haben ein Essensthema und könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden darüber sprechen. Ja. Aber das ist cool. Ingwer, es trinken extrem viele Ingwertee, habe ich so das Gefühl. Vor allem im Winter, wenn dann so Erkältungszeit ist. Ja, was hilft? Schwört jeder auf Ingwertee. Ja. Ja. Ja. Spaß. Ich bin vielleicht zu wenig erkältet. Ja. Sei froh, also. Ja. Ja, jetzt bräuchten wir so etwas, quasi ein Pendant zu Ingwertee für Erkältung. Bräuchten wir jetzt was gegen Heuschnupfen, gell? Wir sind beide verschnupft. Boah, wirklich. Es ist schlimm heute. Ich weiß gar nicht, also bei mir ist das manchmal aus so unerklärlichen Gründen, dass es auch mitten am Tag, also dass ich nicht morgens damit aufwache, sondern dass irgendwie nachmittags erst anfängt und ich immer denke, ich war jetzt gar nicht draußen, woher kommt das denn auf einmal? Ja, eben, bei mir war es diese Nacht einfach wie angeschlagen. Ich meine, ich lag drinnen, nicht unter einem Baum. Oh, aber das ist deine neue Wohnung. Oh Gott. Nicht, dass da irgendwas... Oh Gott, genau, ich habe jetzt Holzfußboden. Vielleicht bin ich allergisch auf dieses Holz. Oh Gott. Oh Gott. Hoffentlich nicht. Schnell wieder ausziehen. Ja. Nein. Aber hast du dann heute Nacht irgendwas genommen oder hältst du es einfach aus? Nee, weil meine Medikamente sind ja noch in den Umzugskartons. Ach so, die konntest du dann nicht finden mitten in der Nacht. Ja, ich war zu müde. Ah, okay. Ja. Das ist doof. Ja, und es ist halt, ich weiß nicht, eigentlich bin ich recht verschont geblieben jetzt diesen Frühling, so mit Heuschnupfen. Ja. Und deshalb habe ich auch das Gefühl, ja, wahrscheinlich jetzt nach einem Tag auch wieder durch. Also warum jetzt groß? Ja. Und ich habe auch nur homöopathische Mittel. Also es ist jetzt nichts, was ich einnehmen kann und zack, wirkt. Okay. Ja. Und was hilft das denn, die homöopathischen Sachen? Ja, wenn ich Wenn du daran glaube, schon. Okay. Nee, ich glaube, man sollte es ja auch so ein bisschen vorbeugend nehmen. Also man sollte es immer dann nehmen, wenn man eben noch nicht daran denkt, weil man noch nicht betroffen ist. Und dann hilft es, glaube ich, wirklich gut, ja. Aber also in den Akutfällen, naja. Hm. Ja. Ja, ich habe auch jetzt zum Beispiel heute denke ich mir, okay, ich halte es heute Nacht halt gar nicht aus. Mhm. Aber sonst würde ich jetzt eigentlich nichts nehmen. Mhm. Aber ich habe mir jetzt so ein Nasenspray gekauft und das, also was extra für Heuschnupfen ist, was aber nicht abhängig macht, also wie jetzt so normales Nasenspray. Ja. Das kannst du halt quasi unendlich lang nehmen. Das habe ich aber erst ein paar Mal ausprobiert, aber das war eigentlich ganz gut. Aber ich habe halt oft auch noch andere Symptome als nur Nase. Ja. Und dann bringt ihr halt Nasenspray. Deine nichts. Top 5 Symptome. Ich weiß nicht, ob es 5 sind. Aber auf Platz 1 der beschissensten ist eindeutig so ein Kitzeln in den Ohren. Oh nee. Das ist das Allerschlimmste. Ja, das glaube ich. Und da bringt ihr halt Nasenspray auch meistens nichts. Sprichst du dann denn in die Ohren? Oder warum weißt du, dass er nichts? Nee, aber du spritzt es ja in die Nase, aber es ist ja alles irgendwie ein bisschen Hals, Nase, Ohren zusammen, aber das, boah, nee, da kann man ausflippen, wenn die Ohren so doll kitzeln. Mhm. Das halte ich nicht aus. Da muss ich dann direkt eine Tablette nehmen, weil ich sonst mein Ohr am liebsten abreißen würde. Ja, mein Platz 1 ist das Kitzeln am Gaumen. Mein Gaumen juckt. Und ja, mit das der ich auch immer. Zunge kratzen ist noch schwierig. Ja. Boah, das mache ich immer dann auch immer mit der Zunge so, versuchen, das so zu kratzen oder dann halt was zu trinken, ne, dass man irgendwie denkt, spült das jetzt so ein bisschen runter, aber bringt auch nichts. Das ist auch übel, ja. Ja, jetzt meine Nase wieder echt zu. Oh, oh Mann, ja, Heuschnupfen, da bringt auch der Ingwer nichts. Ja, ist echt doof. Ist so eine Erfindung von der Natur, so Allergien, die wären nicht nötig. Nee. Und vor allem, was will sie uns damit sagen? Geh nicht mehr raus, bleib drin. Ja, oder? Vielleicht. Aber ich habe das halt teilweise auch drin. Ich habe das nicht nur draußen. Ja gut, das Problem ist ja, dass man es dann in den Haaren hat und in den Kleidung. Ja genau, in der Kleidung und dann irgendwie überall irgendwie mit reinträgt. Ja. Genau. Naja. Ja. So. Zurück zum I. Ja, du ich bist, bin glaube ich, dran mit Ziehen. Ja. Machen wir es doch mal wieder so. Sag mir eine Zahl. Von bis? Also von 1 vermutlich? Genau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann nehme ich die 9, weil heute die 9. Folge ist. Ah, du bist gut. 13, 12, 11, 10, 9. Das wäre die Karte, die ich übrigens auch genommen hätte. Oh. Und zwar... Wie passend. Ein Cocktail. Oh. Wie hieß der gleich nochmal, den du eben gesagt hast? Das war kein Cocktail, es war nur ein Shot. Ach Mist, okay. Ja. Aber man kann daraus bestimmt einen guten Cocktail zaubern. Ach Mist. Ich war sogar am Freitag noch Cocktails trinken. Aber ich habe nur... Ich glaube, unsere Hörer wollen sowieso, dass wir wieder einen erfinden. Ich glaube auch. Ich überlege gerade, was habe ich nochmal getrunken? Wie heißt das denn nochmal? Jetzt stehe ich auch wieder richtig auf dem Schlauch. War Alkohol darin. Ja. Hier mit Rohrzucker und Minze und so. Wie heißt Mojito. Das denn? Mojito, ja, genau. Das habe ich getrunken. Ja, ich kam nicht mehr auf den Namen. Oder war es, nee, mit Minze ist Mojito, ja. Nee, es war Mojito, ja, jetzt wo du es sagst. Okay, mit I. Mhm. Was gibt's für Zutaten mit I? Es gibt Ingwer. Genau. Und es gibt den Ingwerer. Ja. Machen wir einen zusammen jetzt oder jeder einen? Ja, können wir auch machen. Okay. Okay, was machen wir? Wir können auch was anderes als Ingwer nehmen. Vielleicht nehmen wir... den isotonischen Drink. Oh, das habe ich nämlich noch gedacht. Ja, und dann, aber ich habe ja schon letztes Mal in diesem Energizing. Ja, habe ich ja auch schon in diesem tollen Becher. Stimmt. Serviert. Okay, warte, dann könnten wir Ice-Tea. Also Ice-Tea. Ja. Englisch. Ja, und der Trinkbecher ist dann aber so aus Ingwerschalen zusammengetackert. Okay, und glaubst du, das hält? Auf jeden Fall. Okay. Aber mir fällt, was gibt's denn für Gemüse oder Obst oder irgendwas mit I noch? Oder ein Alkohol, also irgendwas Alkoholisches, also irgendein Schnaps mit I? Gibt's auch nicht, oder? Nee, komm, wir nehmen diesen Ingwerer. Wir nehmen diesen Ingwerer und okay. Den mischen wir. Was machen? Wie mischt man? Oder machen wir den Ingwertee als Cocktail quasi? Also Ingwer-Tee mit Schuss. Heißer Cocktail? Ja, das wäre doch gibt's mal bestimmt was. Heißer Cocktail für heiße Nächte. Ja, die Ingwer-Invasion. Das ist gut, das ist gut. Und da kommt rein, ja, ist es Ingwer-Tee? Mhm. Mit, es müssen ja drei Zutaten sein, ne? Dadurch, dass es ein Cocktail sein soll. Ja, was kommt da denn von Alkohol rein? Was kannst du dir vorstellen? Ja, es muss wahrscheinlich eher ein neutraler Alkohol sein, oder? Ja, eher so Wodka ja, oder so, ne? Ja, denke ich eben auch, genau. Wodka oder Rum? Ah, Rum könnte auch noch passen. Ja, Rum könnte auch gehen. Wieder Rum kommt eh immer in irgendwelche heißen Getränke. Stimmt, und dann Honig auch. Honig, ja. Oh, nein, noch besser. Wir machen als Dekoration so ein Stück Honigwabe rein. Ha? Ja, ist das ist was? Schick. Mhm. Okay. Ja. Okay, dann haben wir fertig ist der Cocktail. Voila. Wie teuer ist er? Ich würde so sagen 7 Euro und nee, in der Happy Hour 7 Euro, ansonsten 8,50 Euro. Okay, ich sage 16 Franken. Okay, das ist wie viel? Ich glaube so 14 Euro, 13 irgendwie. Oh, okay. Hier sind andere Maßstäbe bei euch, ne? Ja, gell. Was Cocktails angeht. Ich meine, das sind handgeschabte Ingwer. Okay, das stimmt, das stimmt, ja. Schalen, die dann. Das stimmt. Na gut. Klar, das ist viel Aufwand. Da muss aber man es ja ist eine unverbindliche Preisempfehlung. Sehr gut. Also, Ingwer-Invasion ab heute an jeder guten Bar. Ja. Und wenn ihr den da nicht auf der Karte findet, dann ist das keine gute Bar. Ja, dann wechselt die Bar. Dann und sucht so lange, bis ihr ihn findet. Ja. Ihr werdet garantiert nüchtern nach Hause gehen. Oh Gott, ja. Das ist traurig. Ja, stimmt. So. Soll ich noch eine machen? Ja, gerne. Dann haben wir jeder drei gehabt, oder? Ja. Okay, dann nehme ich die hier. Warte. Etwas Peinliches. Oh Gott. Ja, ja. Das war's dann doch für heute. Bleibt dran, etwas wenn ihr wissen wollt. Etwas Peinliches mit I. Also, was natürlich sehr peinlich ist für einen Barmann, wenn jemand an seinen Tresen kommt, nach der Ingwer-Invasion fragt und er dann sagen muss, bitte was? Ja, sehr peinlich. Sehr ja. peinlich, ja. Okay. Ja. Willst du dich dem anschließen? Nee, ich bin noch am Überlegen, was ist noch irgendwas? Inkontinenz. Oh, gute Sache. Kann also schon peinlich schlechte sein. Sache, aber. Gute Sache. Ja, das ist echt mühsam, denke ich. Das ist echt mühsam. Ja. Und peinlich, wenn man es nicht merkt oder wenn es einfach passiert oder. Ja, eben. Mhm. Ja. Ja. Ja, kann ich dazu auch nicht sagen. Wir reden nochmal darüber, wenn wir in dem Alter sind. Ja, genau. Im Windelalter. Wobei, es kann ja schon passieren nach einer Geburt, oder? Habe ich gehört. Oh ja, oh Gott, stimmt. Mhm. Wenn du den Beckenboden nicht trainierst. Mhm. Deshalb immer Beckenbodentraining machen. Wie auch immer das aussieht. Okay, möchtest du uns da eine Übung erzählen? Ach, weißt du, das kann man nicht erzählen. Das muss man erlebt haben. Okay, ja. Das muss jeder für sich selbst rausfinden, wie das genau funktioniert. Spürt erstmal euren Beckenboden. Okay. Ja. Ja. Ja. Mehr fällt mir nicht ein. Das ist doch okay. Inkontinenz finde ich Hast du gut ausgewählt. Ist peinlich, ist oder? Ist peinlich. Ja. Sind wir uns einig. Und weißt du, was ich jetzt gleich noch mache? Mhm. Ich hole mir ein Eis. Aber Eis englisch geschrieben mit Eis, Eis, Baby. Ja. Wollte ich eigentlich heute Nachmittag schon, aber da war so eine lange Schlange, dass ich dann keine Lust hatte. Wirklich? Und ich glaube, jetzt ist es ein bisschen leerer, wenn nicht mehr die Sonne so krass scheint. Also hier habe ich heute keine Sonne gesehen und es regnet seit Stunden. Echt? Ja. Oh, hier war es heute richtig schön. Nee. Dann schick mal die Sonne wieder runter. Ja, ich glaube, hier soll es heute regnen. Morgen regnen, nicht heute. Vielleicht heute auch schon, aber. Vielleicht heute, wenn ihr die Folge hört. Ja. Genau. Ja. Du weißt schon, das nächste Folge wird brutal schwierig. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Also ich würde sagen, da lohnt es sich vielleicht zu üben oder zu trainieren. Ein bisschen vorher zu googeln, was so für Wörter mit J gibt. Genau. Ach, meinst du, es wird so, ja. Ja, auf jeden Fall. Nicht? Ja, doch, könnte. Also verraten wir jetzt noch nicht. Aber ich dachte beim I auch schon, dass es schwierig wäre. Ja, aber I ist geläufiger. Also es war ja zum Teil. Ja, nee, wir haben uns gut geschlagen. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Das ist mein Fazit dieser Folge. Ja, sehe ich auch so. Gut. Und das J, ja, mal gucken. Je nachdem, kommt wirklich auf die. Je Kategorie nachdem. An, ne? Je. Ja. Je. Ja. Ja. Du bist schon voll drin, ich merk's. Ja. Ja. Voll. Ja. Ja, dann war's das mit dieser Folge. Nach der Folge klickt ihr euch direkt auf unsere Wiki-Seite. Oh ja, und schreibt einen Artikel. Und schreibt einen Artikel. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber irgendwie wird das schon ich gehen. Ich auch nicht. Aber wir müssen es ja auch nicht wissen, ne? Wir sind ja die Inspirationsquelle. Eben. Eben. Genau. Und schaut euch auch den neuen Player an auf der Website und hört euch nochmal das Intro an. Intro mit I. Genau. Übrigens. Intro mit I, genau. Intro. Intro. Okay, ja. Dann wünschen wir euch ein schönes Pfingstfest. Genau. Tschüss. Tschö.